Kundgabe 1094. Empfangen durch Bertha Dudde am 15.09.1939. Vorteil der Verbindung von der Erde zum Jenseits. Es ist von außerordentlichem Vorteil, einen rein geistigen Verkehr mit den jenseitigen Freunden anzuknüpfen, denn es fördert dieser die Reife der Seele in weit kürzerer Zeit. Es werden gleichsam alle geistigen Kräfte in Anspruch genommen und also recht genützet. Und diese Kraft kommt dem Erdenkind zugute, denn das eigene Ringen um seelische Reife wird bedeutend erleichtert und es findet unbegrenzte Unterstützung von Seiten dieser geistigen Wesen, die es sich angelegen sein lassen, dem Erdenkind beizustehen in jeglichem Kampf, sowohl geistig wie auch irdisch. Unnennbaren Vorteil bietet also eine solche Verbindung von der Erde zum Jenseits und wird doch nur so wenig beachtet und gewertet. Wer einmal diesen Weg eingeschlagen und sich in den Schutz der geistigen Führer gestellt hat, der ist vollauf gesichert gegen jeglichen Rückgang seines Geistes. Er brauchet nur seinen Willen zu bezeugen und wird in sichere Obhut genommen und ihm das Erdenleben fortan nicht mehr so schwer werden, da alle Lasten, die den Menschen bisher drückten, willig von den Schutzwesen mitgetragen werden. Und der Mensch diese nicht mehr so spürt, so er die geistige Kraft um Hilfe angeht. Und daraus kann gefolgert werden, dass in dieser Zeit der Not auf Erden die geistigen Wesen ganz besonders rührig und tätig sind, dass sie nichts unversucht lassen, um das Denken des Menschen in geistiger Weise zu beeinflussen und ihm so die Erleichterungen zuzuwenden und sich also als wahre Schutzgeister zu betätigen. Es ist eine solche Verbindung in jeder Weise gut, belehret sie doch den Menschen in erschöpfender Weise, stärkt und belebt dadurch den Glauben und trägt so in jeder Hinsicht dazu bei, dass der Mensch sich willig von der Materie trennt und sich voll Eifer dem Geistigen hingibt. Und so ist es auch verständlich, dass es den geistigen Wesen überaus lieb und willkommen ist, so sich eine solche Verbindung von der Erde zum Jenseits angebahnt hat. Und doppelt bemüht sind sie, das Erdenkind stets so zu belehren, dass es nicht ermüde oder erlahme in dem Entschluss, sich zur Vollkommenheit emporzuarbeiten. Denn von dem Belehrenden hängt es ab, dass sich der Wille des Menschen nur mehr auf das Geistesleben konzentriert und dass so nach Fäden angeknüpft sind, vom Jenseits zur Erde, die jede irdische Notlage überdauern und also völlig getrennt gehen müssen von dem, was den Menschen in Zeiten solcher irdischen Not bewegt. Es wird so unendlich umfangreich eingewirkt von den seligen Geistwesen auf die Menschheit, und dem geringsten Willen kommen sie freudig entgegen, und also sollen solche Gaben von oben mit größter Freude empfangen werden. Denn einstens werden die Menschen erkennen, wie viel wertvoller es ist, in diesem außergewöhnlich vollendeten Wissen zu stehen. Sie werden immer eifriger die Verbindung suchen, denn die Liebe der Lichtwesen ist so für die leidende Menschheit bedacht und tut ihrerseits das Einzige, was sie tun kann. Sie vermittelt dem Erdenkind Kraft in ungemessener Form. Und wer sich dieser Kraft bedienet, kann nimmermehr untergehen, weder leiblich noch geistig. Amen.